Lektion 1. Sprechen Sie mir nach. Klaus sitzt im Garten. Klaus liest ein Buch. Wo ist der Bahnhof? Deutschkurs für Anfänger. Sprechen Sie mir nach. Lektion 1. Klaus liest